Ja, bra. Ha, ja. Väldigt bra. Ja. Ja. Zeugen vor Gericht, du siehst die Hurensöhne zittern. Weil sie trauen sich nicht, den Sachverhalt zu schildern. Der Staatsanwalt, der Pizza will mich hinter Gittern. Die LKA-Zentrale hat ne Wand mit meinen Bildern. Ich bin Gangmember, Endgegner, Zubasser. Ich bin Abstecher, Einbrecher, Fluchtfahrer. Ich bin laut, ich bin drauf, ich bin Zugkaffer. Du hast recht, ich bin frech, außer zu Mama. Sag mir, was du brauchst, der Bratan kommt dran. Die Kripus observieren, wie ich bin Räuber und Gendarm. IGJ, mein Team, der Bratan spielt Stamm. Black da, Heroin aus Aserbaidschan. Bretter im Mercedes und hol dir ein paar Kilo rüber. Ich chill in Artemis, die Kripus chillen gegenüber. Baby Beef, Bravi ficken eure Mütter. Mit ekelhaften Syrer und Enkeltrickbetrüger. Coca, Jackie Cola, Traube Minze. Hol mir meine Feinde, du weißt, dass ich alle schlitze. 36k bra für eine Kiste. Nummer 1 in den Charts und auf der Fahndungsliste. Berlin lebt, bra, willkommen in den Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin lebt, bra, willkommen in den Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Geschäft Coca Rasto, Rap Nova Brasco. Ich sag den Kellner, ich will Cola und Carpaccio. Gucke nach Berlin, es lebt, Runde in nem 7er drehen. Jetzt ist der Kanacke auf dem Cover, wie bei FIFA 10. Im Café, Shisha geht, meistens mehr im Monolith. Ich kann mich entscheiden, trag ich Reiter oder Krokodil. Was für ein Gefühl, als ich in den Testarossa stieg. Ich lass die Leiche verschwinden, David Copperfield. Bra, ich sitz im G-Modell und zähle Geld. Ich bleib Gangster, bis die allerletzte Träne fällt. Meine Villa soll ein Tor haben. Plus Kellner, Sauna und 5 solcher Sportwagen. Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon. Aventador, Boutique von Dior. Zick die Bombe, hier sind Passagiere an Bord. Heute knack ich den Tresor. Ra! Berlin lebt, bra, willkommen im Fight Club. Roll über die Grenze im Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin lebt, bra, willkommen im Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Früher nur ein Zimmer mit Matratzen und Gerümpel. Heute mach ich Patte, weiße Kapsel in den Strümpfen. Gibt es was zu holen, kommen die Ratten aus den Rümpfen. Nachts mit Gesindel, roll den Batz zu nem Bündel. Ärmel voller Asse, Ärmel voller Krümpfe. Auf mir lassen Sünden, weil ich krassen alle plündere. Hol mir was ich brauch, erfüll mir meine Wünsche. Sie kennen meine Sound auf der Straße so wie Hymnen. Waschstraße, Angsthasen, Bastarde lynchen. Schraub ihr in die Augen, du bist schwarz wie bei Blinden. Guck ich rechts den Tresi aus der Wand samt Gewinde. Und trag ihn aus der Bank, gebe Gas und verschwinde. Ha! Und die Waffe ist geladen. Ich renne aus dem Wagen, hol die Kasse aus dem Laden. Jetzt auf einmal seid ihr alle Babus auf den Straßen. Doch vor ein paar Jahren habt ihr noch Buffalos getragen. Berlin lebt, bra, willkommen in dem Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin lebt, bra, willkommen in dem Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht,